Meine Augen gehen auf, die Sonne scheint rein und mir fällt so vieles ein, von dem ich mein, so tief, das macht Sinn, das könnte die Lösung sein. Da fällt mir ein, es war ein Traum, denn zu groß der Raum in dieser Welt für uns zwei. Für uns zwei. Es sind die Dinge, die wir tun und die Fragen, die wir stellen, was uns zusammenhält. Drauf eingestellt, das hält und dann zerfällt, wenn uns der Weg die Beine stellt. So weit weg, wie du bist, ist alles nur ein wunderschöner Traum. Für uns zwei. Für uns zwei. Ich mach mich auf und davon, um dich zu sehen. Und lass die Welt einfach drehen. Ich nehm dich mit, komm, halt dich fest. Und schwör mir, dass du nicht loslässt. Ich nehm dich mit, komm, halt dich fest. Ich nehm